Ihr befindet euch in allmählicher Zerrümmelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Ja, wie die Computerstimme schon angekündigt hat, befindet ihr euch in allmählicher Zerkrümelung bei Radio Plau und heute mit dem Buchmesse-Spezial. Ich werde über alles berichten, was mir auf der Buchmesse aufgefallen ist. Ich habe ein Interview geführt mit Shefaat Karahasan, der seinen neuen Roman Der Trost des Nachthimmels veröffentlicht hat. Und dann noch über das 1984 Buch im Ventil Verlag, wo Alexander Pedemann und die Zonic-Redaktion als Herausgeber fungiert, über ein Buch im Reprodukt-Verlag namens In China von Sascha Hommer, das auch, glaube ich, vor kurzem, nämlich eine Stunde zuvor, schon hier bei Radio Plau mit dem Zeichner persönlich angepriesen wurde. Und ansonsten spiele ich jetzt aber erstmal eine Musik, nämlich ein Lied von der Band La Confraternita del Purgatorio aus Italien. War das Lied Membro Kit von der Band La Confraternita del Purgatorio aus Italien, die am kommenden Dienstag um 21 Uhr vermute ich mal in der Spelunke in der Nähe der Gießerstraße 16, also genau gesagt am linken Radweg der Gießerstraße 16 auftreten werden. Eine sehr empfehlenswerte Band auf jeden Fall. Jetzt aber weiter zum Buchmesse-Spezial in der Sendung Allmähliche Zerkrümelung. Ja, die erste Lesung, die ich auf dieser Buchmesse mitbekommen habe, das war am Mittwoch im Salon Similde in der Simildenstraße. Eine Lesung der Leipziger Zeitschrift Zonic, die vor kurzem im Ventilverlag ein Buch namens 1984 Block an Block Subkulturen im Orwell-Jahr herausgebracht hat. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Also ich hatte die Lesung auch mitgeschnitten, aber die Soundqualität war so schlecht, dass ich das leider jetzt nicht reproduzieren kann. Dafür lese ich kurz ein Stück aus einem Beitrag. Also das Buch besteht aus einzelnen Beiträgen von Menschen, die das Jahr 1984 bei wachem Bewusstsein mitbekommen haben. Also Leute aus verschiedenen Ländern, Alexander Pedemann, Frank A. Schneider, Mr. Markowski, Avi Pichon aus der israelischen Anarcho-Punk-Szene, Michael Kratz, ein Lyriker aus der DDR, Wolfgang Müller von der Tödlichen Doris bekannt, Markus Psurek, der ist, glaube ich, sogar aus Leipzig, dann noch verschiedene andere, Bert Papenfuß, Peter Wawerzinek, ja, ganz verschiedene Leute, Jonas Engelmann, Matteo Colombi, Alexei Monroe, Ray Schneider aus Leipzig, der Textautor von Lattentat ist das, glaube ich, verschiedene, Martin Büßer sogar, genau, wer noch? Ja, aus der tschechoslowakischen Szene auch Leute, die darüber berichten. Sogar ein Text von Filip Topol von Psi Vojaci ist dabei. Robert Miesner, Evgeni Kasakov, Klaus Löser aus Karl-Marx-Stadt und Suhtikun aus Ost-Berlin, glaube ich. Ja, es sind sehr verschiedene Autoren, die ein sehr rundes Bild des Jahres 1984 abliefern. Ich lese kurz einen kurzen Abschnitt aus dem Buch, einen Text von Frank A. Schneider. Der Text heißt There's no future like no future. Und der Abschnitt ist vom Schluss des Textes. Da sagt er, von heute aus wirkt die Untergangsgewissheit, die Anfang der 1980er herrschte, fast ein wenig utopisch, weil die Zukunft ja längst wieder eingeführt wurde. In der postapokalyptischen Weltordnung geht zwar ständig alles Mögliche unter, Menschen, Projekte, komplette Staatswesen, aber der kollektive Untergang ist nicht in Sicht, der von jener grässlichen Zukunft befreien könnte, für die alle unablässig schuften, um, wenn sie dann endlich da ist, einfach weiterzuarbeiten. Selbst die Erderwärmung wird nicht alle gleichermaßen treffen, sondern in erster Linie die, die ja eh schon am Abgrund leben. Da hatte die Atombombe einen wesentlich demokratischeren Anspruch. Die Welten, die heute ständig untergehen, sind individuelle Welten. Die Welten der Einzelnen. Sie dienen denen, die sich noch über Wasser halten können, als Ansporn weiterzumachen. Endlich sind sie alle wirklich Boat People geworden, die darauf hoffen, dass sie irgendwer doch noch in allerletzter Sekunde in irgendein Boot holt. Sie sind Sklavinnen einer Zukunft, die es nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel nur für wenige gibt. Fast so, als hätte sich Orwells Vision doch noch bewahrheitet, also die von den Proles, die 85% der Bevölkerung stellen, da aber niemand so genau weiß, wer übrig bleibt und wer vor die Hunde gehen oder in die Prole-Bezirke ziehen wird, legen sich alle mächtig ins Zeug, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Solange nicht die ganze Welt untergeht, sondern nur einzelne Volkswirtschaften, Küstenregionen oder der Büronachbar, arbeiten sie einfach weiter, genau wie ich. Bis zum Umfallen. Im Orwell-Jahr hätte ich darüber nur hämisch gelacht. Ja, das war die Band La Confraternita del Purgatorio. Wie gesagt, die spielen am Dienstag um 21 Uhr in der Spelunke in der Gießerstraße. Und stehen geblieben waren wir mit diesem Buchmesse-Spezial bei dem 1984 Buch, was im Ventil Verlag erschienen ist, aus dem Umkreis des Fanzines oder Magazins Zonic unter dem schönen Titel 1984 Block an Block Subkulturen im Orwell-Jahr werden da verschiedene Aspekte der Wahrnehmung des Jahres 1984 in Subkulturen dargelegt und erörtert. Sehr schöne Beiträge, wie gesagt, im Mentil Verlag. Und wer dieses Buch mag, der könnte sich auch möglicherweise für die Lesung interessieren, die am nächsten Mittwoch, am 23.03.2016, jedenfalls im Salon Semilde, stattfinden wird. Eine Lesung zum Thema Pop-Mystizismus, Spuren der Kabbala in Underground- und Mainstream-Kultur. Da wird eine Lesung stattfinden, die sich mit der Popularisierung der Kabbala befasst, unter anderem mit Madonna, mit David Bowie, mit dem Baum des Lebens aus der jüdischen Mystik in Wort und Bild auf dem Album Station to Station von David Bowie. Ja, angesichts solch bekannter Beispiele sollte man erwarten, dass die Popkultur voller Beispiele für Aneignungen dieser speziellen esoterischen Tradition steckt. Aber der Kulturwissenschaftler und Underground-Forscher Alexander Nüm macht sich auf eine Spurensuche, die teilweise recht überraschende und kuriose Dinge zutage fördern wird. Also am nächsten Mittwoch, 23.03. um 20 Uhr im Salon Semilde. Und jetzt nochmal ein Lied von La Confraternita del Purgatorio aus Italien. Complimenti! war das Lied Paura e Delirio del Barbiere von der Band La Confraternita del Purgatorio aus Italien, die am Dienstag in der Spelunke spielen. Und als nächstes möchte ich einen Comic besprechen, denn ich war auch schon auf dem Millionärsclub, der seit Freitagabend zur Buchmesse jedes Jahr sehr schöne Heftchen bereithält. Und ich hatte mir vorher schon einen Comic, einen Graphic Novel von Sascha Homer kommen lassen, namens In China im Reprodukt Verlag, das erschien. Also es ist ein richtig dicker Comic mit circa 200 Seiten, sage ich jetzt mal, in sehr schönem, ja, es ist ein, ist nicht gerade dieser Tim und Struppi-Stil, obwohl Tim und Struppi darin auch zitiert wird, aber es ist ein recht klarer Stil, also ich würde sagen, es ist eine Art Dokumentarfilm im Comic und in diesem Dokumentarfilm geht es eigentlich um die Stadt Chengdu in China. Es ist eine Stadt, relativ im Zentrum von China, eine sehr große Stadt, die ihr möglicherweise gar nicht kennt, aber diese Stadt hat 15 Millionen Einwohner mit Umland und ist also größer vermutlich als die Stadt, in der ihr wohnt, in der Bundesrepublik Deutschland. Also es ist eine große Stadt auf jeden Fall. Und der Comic, der tut diese Stadt dokumentarisch darstellen. Der Autor des Comics war, glaube ich, auch mehrmals schon in dieser Stadt selber gewesen. Also es ist wie ein Dokumentarfilm quasi und realistisch dargestellt, bis auf die handelnden Figuren, die sind hinter Tiermasken verborgen, großteils. Also das sieht recht niedlich aus. Der grafische Stil, der ist sehr stark gerastert. Teilweise sind aber die handelnden Figuren nicht gerastert, also irgendwie ist dennoch ein klarer Stil, eine Linie klar sozusagen wie im Tim und Struppi, im klassischen belgischen Comic. Und mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die handelnde Figur ist ein bisschen eine Figur, die dem Autor des Comics möglicherweise ähnlich ist. Also der kommt als Tourist in diese Stadt Chengdu in China und fremdelt da so ein bisschen. Also ich glaube, dass er halt nicht so richtig da seinen Ort findet. Auch schwierig ist wahrscheinlich. Also ich habe auch schon von Bekannten gehört, dass es halt schwierig ist, sich durch dieses chinesische Gewusel da durchzufinden. Und mir hat der Comic im Reprodukt Verlag erschienen, sehr gut gefallen. Er kostet 20 Euro. Sascha Homer in China im Reprodukt Verlag. Schöner Comic auf jeden Fall. Der könnte auch beim Dogfilm Festival laufen, wenn es ein Film wäre. Der zitiert ganz verschiedene Dinge, also auch Comics, zum Beispiel von Hergé, die in China spielenden Comics, die Lotusblume oder wie heißt das nochmal, und in Tim im Tibet wird nicht zitiert, aber und auch die Tagebücher von Marco Polo werden da zitiert. Also für mich ist ein sehr gelungener Comic, also ihr könnt ihn ruhig kaufen. Jetzt spiele ich nochmal Musik von La Confraternita del Purgatorio. Thank you. war schon wieder La Confraternita del Purgatorio aus Italien. Die habe ich letztes Jahr gesehen, irgendwo südlich von Nancy, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, es ging über zahlreiche Berge drüber weg. In irgendeinem Dorf sind sie dann aufgetreten. Also auch italienische Bands spielen mal in Frankreich. Ja, das ist eine tolle Band, die nächsten Dienstag in der Spelunke spielt um 21 Uhr. Da müsst ihr unbedingt hingehen. Und sonst sind wir immer noch bei unserem Buchmesse-Spezial. Und wo waren wir stehen geblieben? Beim Comic-Spezial. Reproduktverlag, ein sehr empfehlenswerter Verlag. Zuletzt hatte ich den Comic in China empfohlen von Sascha Hommer. Und jetzt gehen wir aber weg von den Comics und wenden uns der ernsthaften Literatur zu. Und ja, am Freitag war ich noch bei einigen Lesungen. Ich erinnere mich noch so halb. Ich war bei der Lesung der Gruppe Politisch Schreiben. Da war in der Schobin-Lindenfels eine Lesung. Das ist auch ein neues Heft aus Leipzig, Politisch Schreiben. Da könnt ihr, glaube ich, auch auf die Internetseite erstmal gucken, politischschreiben.net oder so ähnlich. Eine sehr gute Entwicklung, glaube ich halt. Also ich war aber leider viel zu spät, um diese Lesung noch mitzubekommen. Bin erst später gekommen. Dann sind wir noch in das A&V in Lindenau gegangen, wo die Lyrikbuchhandlung ihren Ort hat. Da waren den ganzen Abend dann Lyriklesungen und die fand ich eigentlich auch teilweise ganz gelungen. Also solltet ihr euch für nächstes Jahr merken, die Lyriklesungen in der Lyrikbuchhandlung im A&V. Also letztes Jahr waren die, glaube ich, auch noch woanders. Nächstes Jahr werden sie möglicherweise wieder woanders sein, aber es ist ein sehr schöner Ort auf jeden Fall dafür und zumindest hat mir die dänische Lesung aus dänischer Lyrik, ich habe den Autor leider nicht mehr ganz parat, aber es hat mir sehr gut gefallen und jetzt spiele ich nochmal Musik. Col pennello sono geniale. ihr seid immer noch in der Sendung Allmählich zur Krümelung. Ihr habt gerade gehört, die Band La Confraternita del Purgatorio aus Italien. Und jetzt kommen wir zur ernsthaften Literatur. Und da habe ich ein Buch mir besorgt, das zur Buchmesse dieses Jahr erschienen ist. Das ist von dem bosnischen Autor Cevat Karahasan. Es heißt Der Trost des Nachthimmels. Und es handelt eigentlich von einem persischen Dichter, Astronom und Mathematiker, der hieß Omar Khayyam. Und von dem habe ich jetzt mir sogar Gedichte ausgeliehen. In der Universitätsbibliothek gibt es die nämlich. Die sind nämlich um die Jahrhundertwende sowohl in Halle als auch in Leipzig gedruckt worden. Also dieser Omar Khayyam, der in diesem Roman vorkommt, der war überhaupt kein Unbekannter. Und um ihn euch etwas näher zu bringen, der war nämlich ein sehr aufklärerischer Autor. Omar Khayyam, die Sinnsprüche Omars des Zeltmachers, heißt das im Original. Die Ausgabe, die ich hier habe, ist aus der Inselbücherei aus dem Jahr, aus den 20er Jahren, glaube ich. Ja, Seite 33, Lehre. In einem Arm den Krug, im anderen den Koran. Bald auf dem geraden Weg, bald auf verbotener Bahn. So bin ich unter dem türkisgewölbten Dom kein ganzer Heide und kein rechter Muselmann. Als Gott einst meinen Brei zurechtgegossen, ist Gut und Böses mit hineingeflossen. Drum kann ich wahrlich auch nicht besser sein, als er mich selbst einst in die Form gegossen. Als unseren Lehm einst rührte Gottes Spaten, wusste er im Voraus all unsere Taten. Drum sündgen wir nicht, ohne dass er's will, und dafür sollen wir in der Hölle braten. Nach Regeln der Vernunft zu leben, ist zwar ein gar vergeblich Streben, ne? Doch Meisters Schicksal, flinke Hand, schlägt tüchtig zu und lehrt uns Leben. Der Griffel, der am ersten Tag geschrieben, der Wesen Schicksal ist dann stehen geblieben. Nicht mehr kann ich erreichen, als er schrieb, umsonst ist all mein Streben, Hoffen, Lieben. Da diese Welt doch nur ein Gaukelstück, hoffst du umsonst in ihr auf wahres Glück. Und jene Feder, die dein Schicksal schrieb, sie kehrt um deinetwillen nicht zurück. Durch Heuchelei kannst du das Volk belügen, was Gott dir schickt, darein musst du dich fügen. Was du für List und Ränke auch ersinnst, was hilft's? Das Schicksal kannst du nicht betrügen. Wie kommt's, dass du vorm Schicksal oft gebebt hast? Was macht's, was du getan, gesagt, erstrebt hast? Wenn du vom Leib eins ziehst des Lebens Kleid, was macht's dann, ob du überhaupt gelebt hast? Der bin ich nicht, dass ich vorm Tode könnte beben. Viel eher als vom Tod bangt es mir noch vorm Leben. Gott hat das Leben mir geliehen auf kurze Zeit. Wenn er es zurückverlangt, bin ich's bereit zu geben. In jener Nacht, wo keine Sterne blinken, wo keines Auswegs Hoffnungsstrahlen winken, krieg nicht zurück, wenn deine Reihe kommt. Der Becher kreist und jeder muss ihn trinken. Was auch vom Schicksal dir beschieden sei, begnüge dich damit und lebe frei. Lass dir nichts bieten und wär's vom Rustem Saal. Lass dir nichts schenken und wär's vom Hatim Tai. Hast du ein eigenes Heim, nur schlecht und recht, und bist du niemands Herr und niemands Knecht, dazu ein halbes Brot und frischen Trunk, dann hast du's, Freund, in dieser Welt nicht schlecht. Man sagte einst, das Ansehen in der Welt hat, wen großer Ahnen Namen hochgestellt hat, oder wen eigenes Können macht zum Mann. Heut fragt man nur danach, ob einer Geld hat, die Großen, die die Ämter all gepachtet und vor Begier nach Gold und Ehr verschmachtet, die sehen kaum als einen Menschen an, wer nicht wie sie nach Geld und Titeln trachtet, die keinen Schritt jemals vom Weg gemacht, die bis zum Morgen nie die lange Nacht im Suchen nach der Wahrheit durchgewacht und manchen Braven um Leib und Ehr gebracht. Lass Weise nur und Edle in dein Haus, nimm vor dem Toren meilenweit Reis aus, reicht dir ein weiser Gift, so trink's getrost, reicht Gift gegen Gift ein Tor, dir gieß es aus. Der Menschen eitel Lust gleicht einem bösen Hunde, der durch sein Lehrgebell uns stört zu jeder Stunde. Fuchsartig schleicht und wie ein Hase schläft, mit Wolfes Tücke uns versetzt manch tiefe Wunde. Da ich nie das gewollt, was ich gesollt, ward meinen Wünschen Achtung nie gezollt. Dass alles, was er will, das Rechte ist, ist Unrecht alles das, was ich gewollt. Aus zarten Blumen wobst du ihr Gesicht, gabst ihm des Mondes Glanz, der Sonne Licht, und dann verbotst du mir, sie anzusehen. Das heißt doch, kehr den Becher und gieße nicht. Solche Verbote, wo es ausgeschlossen, dass man sie einhält, sind denn nicht das Possen? Ist das nicht so, als riefst du umgedreht, den vollen Becher doch nichts ausgegossen? Du hast uns tausend Fallen aufgestellt und sprichst, verdammt ist der in sie fällt. Wir sündigen und tun doch dein Gebot, denn dein Gebot beherrscht ja doch die Welt. Du mischtest mich zur Freude wie zum Leide, du wobst in mir die Wolle und die Seide. Gutes und Böses sind in mir von dir, in mein Geschick schrieb deine Hand sie beide. Frei von der Welt ward ich noch nie hienieden, und nie noch war ich mit mir selbst zufrieden, solange ich hier schon in die Lehre gehe, mir ward doch keine Meisterschaft beschieden. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Schäfert Karahasan. Ich möchte mich sehr für Ihren neuen Roman Der Trost des Nachthimmels bedanken, besonders für den sehr schönen Schluss, der mich als Bibliothekar sehr gefreut hat. Wie sind Sie selber denn zu Omar Khayyam gekommen? Es war ein Astronom, Mathematiker und Dichter, der im 11. Jahrhundert in Persien gelebt hat. Wie war Ihre persönliche Zugang zu Omar Khayyam? Ich habe Omar Khayyam schon als Student begegnet. Ich las Übersetzungen seiner Gedichte, Rubaiyat, die ein Dichter, bosnischer Dichter, Safet Begbashagic, angefertigt hat, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Lektüre hat mich tief beeindruckt, denn ich kenne keinen anderen Autor in der Weltliteratur, der so konzentriert, so knapp und so stark, tiefste Verzweiflung mit viel Humor verbindet. Etwas Ähnliches finden Sie gelegentlich bei Shakespeare, zum Beispiel in Hamlet, in der Friedhofsszene. Aber auch da fehlt jene ungeheure Konzentration, die bei Omar Khayyam zu finden und zu empfinden ist. Diese erste Lektüre hat aus Khayyam noch eine meiner zahlreichen literarischen Krankheiten gemacht. Denn es gibt Autoren, die ich, es wäre viel zu wenig zu sagen, dass ich sie liebe. Sie sind meine Krankheit, weil ich sie immer wieder lesen muss. So Büchner, Tschechow und auch Omar Khayyam. Also meine Beschäftigung mit Khayyam dauerte etliche Jahre. Ich las alles von ihm, ich las alles, was mir in Hände fiel, über ihn. Und so wurde er sozusagen mein guter Bekannter, mein Freund. Und irgendwann habe ich begonnen, mit ihm Gespräche zu führen. Und dieses Buch ist da im Grunde genommen Fortsetzung dieser Gespräche. Über was für einen Zeitraum haben sich die Recherchen zu dem eigentlichen Roman dann hingezogen? Also der Roman ist ja schon vor 2 Jahren in Bosnien erschienen, glaube ich. Und ist der über einen sehr langen Zeitraum entstanden? Wie gesagt, ich lese von Khayyam und über Khayyam seit 1970. Ich habe tausende von Büchern gelesen, die über ihn sprechen, aber auch diese Bücher, die seine Zeit schildern, die es möglich machen, etwas über ihn, über seine Umgebung, über das Ambiente, in dem er lebte, zu verstehen. Unmittelbar an dem Buch habe ich 11 Jahre lang gearbeitet, aber es wäre genauer zu sagen, dass ich mein Leben lang an diesem Buch arbeiten. Ja, würden Sie für mich etwas aus den Versen von Omar Khayyam vorlesen, aus einem sehr schönen alten Inselband, den ich hier dabei habe? Das mache ich gern. Ich werde eines meiner Lieblingsgedichte vorlesen. Das ist die 9. Rubaiyat in einer alten Ausgabe. Das Weltrad hat stets Böses nur im Sinn. Was es auch bringt, bleibt doch nie dein Gewinn. Und leg es wirklich mal ein Zuckerstück dir in den Mund. Schluck es nicht, das ist Gift darin. Ist eben offensichtlich diese Mischung aus Verzweiflung und Humor, aus Witz und Skepsis. Ja, Omar Khayyam hat auch viele Verse über den Wein und auch sehr humorvolle Verse verfasst. Also man kann das nur sehr empfehlen, auch dem heutigen Leser im deutschen Sprachraum. Ein bisschen ist Ihr Roman ja auch ein Kriminalroman. Und schon der Nächtliche Rat von Ihnen, den hatte ich auch gelesen, das hat auch schon ein bisschen was von einem Kriminalroman. Mögen Sie selber denn Kriminalromane oder haben Sie nur für solche Handlungen ein großes Interesse? Es gibt ja auch andere Autoren wie Umberto Eco mit Der Name der Rose oder Dostojewski, Bruder Karamasow, die so Kriminalhandlungen dann einfach sich vornehmen. Ja, ich glaube, dass das Erzählen eine Form braucht. Und diese Form kann man am einfachsten durch eine Handlung erreichen. Warum auf eine spannende Geschichte verzichten? Ich gebe zu, ich liebe keine Literatur, die von dem Ich des Autors handelt und nur eine Stimme in dem Werk zu hören ist. Das einzige Buch, in dem ich entscheidende Rolle spielt, das ich mag, sind Essays von Michel Montaigne. Aber Erzählliteratur, in der Autor nur sein Ich zu sprechen lässt, kann ich eigentlich nicht ausstehen. Denn Literatur, wenn sie auf die Form verzichtet, Literatur, die sich auf den bloßen Text reduziert, ist kaum etwas mehr als nicht. Literatur muss objektivieren und dieses Objektivieren kann man am besten über eine gute Handlung, über eine Geschichte erreichen. Daher versuche ich immer in meinen Romanen, Erzählungen eine möglichst spannende Geschichte zu schaffen, zu erzählen, in der Hoffnung, diese Geschichte kann meine Figuren objektivieren, kann die ganze Welt, die ich darzustellen möchte, darzustellen versuche, objektiver, konkreter darstellen machen. Ja, die Figur des Omar Khayyam ist ja auch eine sehr tragische Gestalt. Also ein fragender Forscher war er und ein Skeptiker. Muss man heutzutage auch ein Skeptiker sein in der gegenwärtigen Weltlage? Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit für uns heute, ein Minimum an Unabhängigkeit, Selbstständigkeit zu bewahren, wäre, ein extremer Skeptiker zu sein. Denn wir leben in einer Welt, in der unzählige Medien uns laute Antworten geben. Wann haben Sie zuletzt in einer Zeitung, in einer Fernsehsendung, in einer Radiosendung eine einzige Frage gehört? Nein, die bieten Antworten an. Wann haben Sie zuletzt einen Politiker gehört, der eine Frage stellt? Nein, Sie geben Antworten. In einer Welt, die uns mit lauter Antworten überschüttelt, in einer Welt, in der das Schweigen vertönt wird, als Sünde beschimpft wird, in so einer Welt muss man ein Skeptiker sein, um Mindestmaß an Selbstständigkeit zu bewahren. Denn es geht nicht darum, alle Antworten zu kennen. Es geht darum, sich und sein eigenes Leben zu reflektieren. Und das können wir nur, wenn wir ein bestimmtes Maß an Skepsis, an der Distanz bewahren. Ich arbeite selber in der Flüchtlingshilfe. Also im Roman sind ja auch einige der Figuren Omars in gewisser Hinsicht ja auch ein Flüchtling. Er flieht aus seiner Stadt, flieht in seine Geburtsstadt. Auch einer der anderen Figuren, dieser bosnische Junge, ist in gewisser Hinsicht ja auch ein Flüchtling. Also nicht direkt, er schließt sich freiwillig einem Kreuzzug an. Sehen Sie Hoffnung für die heutigen Geflüchteten? Ach, hören Sie, Schicksale meiner Landsleute, die als Flüchtlinge nach Deutschland und Österreich kamen, überzeugen mich, dass auch die Flüchtlinge, die jetzt vor kurzem nach Deutschland oder Österreich gekommen sind, eine Zukunft haben können. Denn ich gebe zu, mit meiner menschlichen Natur habe ich es immer schwer gehabt. Ich habe es schon immer empfunden, dass es ziemlich schwierig und kompliziert und schlecht ist, als Mensch geboren zu werden. Ich glaube, Bäume, Fische haben es wesentlich besser als wir Menschen. In ganz wenigen Augenblicken war ich froh, dass ich ein Mensch bin. Einer dieser Augenblicke waren eben die Stunden, in denen ich in München, in Wien Tausende von Menschen gesehen habe, die aus eigener Entscheidung, aus eigenem Willen gekommen sind, unbekannten Freunden Hilfe zu leisten. Da war ich dankbar, dass ich ein Mensch bin. Heute noch denke ich viel dankbar daran zurück und sage zu mir, es lohnt sich doch. Gelegentlich, selten, aber es kann sich lohnen, ein Mensch zu sein. Ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Karahasan, und viel Glück mit Ihrem Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Fragen der Welt werden die Wissenschaftler beantworten. Je größer die Maschine, umso größer die Vernunft und Verstand und umso glücklicher die Menschheit. In diese Welt, in dieses Weltempfinden, passt sehr gut der allwissende Erzähler, der im Grunde genommen Stellvertreter des lieben Gottes auf Erden war. Mein Erzähler ist sich seiner Beschränktheit gewiss. Ich würde meine Poetik als Poetik des skeptischen Erzählers bezeichnen. Mein Erzähler kämpft leidenschaftlich um ein wenig Wissen und ist sich seines Wissens überhaupt nicht sicher. Niemals sicher. Und das ist mit einer von Gründen, warum ich in fast allen Büchern mehrere Erzähler habe. Das Buch wird von einem eben skeptischen Erzähler bis zu Ende erzählt. Und da stellte sich heraus, dass das alles ein junger Bosnier geschrieben hat, der als Kind von zu Hause geflohen ist als Kreuzfahrer. Denn er hatte es satt, der älteste Sohn in einer Familie ohne Vater zu sein, alle Arbeit zu verrichten. Und so schloss er sich einer Kreuzfahrerarmee an und ging nach Palästina, da wurde er verwundet und kam zusammen mit seinem Arzt nach Persien. Da lernte er Omar Khayyam kennen und verbrachte mit dem alten, allwissenden Omar Khayyam ein Jahr zusammen. Hat alles erfahren, was man über Omar Khayyam nur erfahren konnte. Und er hat all das geschrieben nach seiner Rückkehr nach Bosnien. Er lebt am Ende des Buches in Bileševo, in der Nähe von Visoko, in Bosnien. Und er wird aufgefordert, um seine Erinnerungen zu schreiben, denn niemand in Bosnien hätte so viel gereist wie er. Er beginnt eben zu schreiben und begreift, dass das Wesentliche in seinem Leben dieses Jahr mit Omar Khayyam war. Alles andere waren nur Fußnoten. Und auch das wird wieder in Frage gestellt. Denn in meiner kulturellen Tradition gibt es in der Tat eine Literatur, die wir Alhamjado nennen. Eine Literatur in der bosnischen Sprache verfasst, aber mit den arabischen Buchstaben geschrieben. So eine Schrift waren die Erinnerungen des jungen Bosniers Lukas an Omar Khayyam. Diese Schrift aber liest in den 80er Jahren ein Orientalist, transkribiert sie in die lateinische Schrift und hinterlässt alles in der Nationalbibliothek von Sarajevo. Da habe ich dann jetzt die Frage, Sie kehren ja in dem Buch am Ende, das haben Sie jetzt schön beschrieben, darum müssen wir es gar nicht mehr vorlesen, Sie kehren ja zurück in die Gegenwart in gewisser Weise, also in das Sarajevo des späten 20. Jahrhunderts, 1992. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass Sie selber 1992 ja Kriegsopfer gewesen sind. Als ich Sie mal in Sarajevo besucht habe, da haben Sie mir diese Stelle in dem Bücherregal gezeigt, wo dieser Einschlag war. Ich glaube, das war, wo war das, zwischen welchen Büchern war das denn? Es war ja, ist klar, Furcht und Hoffnung von Nadezhda Mandelstam, Erzählungen von Hofner und der Grüne Heinrich. Ja, also da war dieser Splitter eingeschlagen, hatte sozusagen die Wohnung und das Bücherregal verwüstet. Also es ist ein aktueller Raum dann geöffnet, plötzlich am Ende. Der Erzähler die ganze Zeit über, während wir als Leser denken, es gibt sehr viele Analogien in der Geschichte, die der Roman erzählt, zu unserer Gegenwartswelt. Erstens durch die Handlungsräume, dann aber auch durch das Zerfallen von Reichen und durch das Agieren von hochideologischen Gruppen, die durch die Länder ziehen und sozusagen Tötungsschwadronen sind. Die werden jetzt gar nicht zu unseren aktuellen Erfahrungen in Beziehung gesetzt von dem Erzähler, aber es ist unvermeidlich, dass sich solche Analogieräume öffnen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, das jetzt nicht selber irgendwie durch den Erzähler kommentieren zu lassen? Weil ich wirklich glaube, dass Leser kein Konsument ist. Zwischen einem Leser und einem Menschen, der im Kinosaal einen Film schaut oder fernsieht, ist der wesentliche Unterschied, dass jener ein Konsument und Leser ein Gesprächspartner ist. Philosophisch gesprochen ist mein Buch eine Potentialität. Diese Potentialität verwirklicht sich durch den Akt des Lesens. Wenn Leser muss eigentlich seine eigenen Ängste, Fragen, Erfahrungen, Gefühle in das Buch hinein projizieren, wenn er der wahre Leser sein will. Also Leser ist immer ein Mitschreiber, Co-Autor. Ich habe mich wirklich auf meinen Erzähler habe ich darauf beschränkt, nur die Tatsachen sozusagen festzustellen, nichts weiter, ohne Kommentare, ohne, in der Hoffnung, dass eben mein Leser sowieso die sehr offensichtliche Ähnlichkeiten wiedererkennen wird. Und übrigens, als ich mit der Niederschrift des Buches begonnen habe, waren die Ähnlichkeiten zwischen unserer Epoche und der Epoche, in der Hayam lebte, nicht so extrem offensichtlich wie heute. Damals, als ich mit der Arbeit am Buch begonnen habe, gab es immer noch ein paar Leute, die keine Fundamentalisten waren. Es gab ein paar Leute, die auch einige Fragen haben. Ich war mitten in der Arbeit am Buch, als ich begriffen habe, warum ich überhaupt mit dieser Arbeit angefangen habe. Nämlich erschrocken habe ich einmal festgestellt, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich zum letzten Mal einem Menschen mit ein paar Fragen begegnet habe. Sobald sie auf der Straße einem Menschen begegnet, schüttelt er auf sie hunderte von Antworten. Alle haben lauter Antworten, niemand eine einzige Frage. In so einer Welt lebte auch einer. Alle um ihn herum hatten lauter Antworten. Nur der Arme hatte unzählige Fragen. Er fragte sich alles total verunsichert, beinahe verzweifelt. Das, wie gesagt, ich denke, ich glaube felsenfest, dass der Leser die Ähnlichkeiten sehr wohl begreifen wird. Man braucht nicht mit dem Finger zu sagen, guck mal, ich beschreibe deine Welt. Er wird es schon. Denn der Leser ist Co-Autor, er schreibt mit. Das gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Passagen, die Sie jetzt hier gehört haben, natürlich irgendwie von Cevat Karahasan stammen. Aber wir haben ja die deutsche Fassung vorgelesen und die stammt von Katharina Wolf-Grieshaber, die das Buch hinreißend übersetzt hat ins Deutsche. Ich frage aber jetzt nochmal nach der Originalfassung, die ja in Bosnien vor 2 Jahren fertig erschienen ist. Also das ist ein Buch, ein großes Buch. Man könnte es als Trilogie bezeichnen. Wenn Sie das hier aufschlagen, dann sehen Sie, es hat 3 Teile. Man kann auch 3 schmale Bücher draus machen und die sozusagen sukzessive verkaufen. So ist das mit der Originalausgabe, glaube ich, gewesen. da würde mich interessieren, das sind ja dann ein paar Jahre, in denen so ein Buch erscheint, jetzt die Originalausgabe. Wie ist die aufgenommen worden? Unglaublich gut. Ich habe das große Unglück, in meiner Muttersprache, dass man mich für einen Intellektuellen hält. Und dass es wird behauptet, meine Bücher seien schwierig. Aber dieses Buch wurde in weniger als 5 Monaten in 4000 Exemplare verkauft. Bei einer Bevölkerungszahl von? 3,5 Millionen. Ja. Unglaublich gut. Das Wichtigste, mehrere Freunde von mir erzählten, sie hätten Gespräche über das Buch zwischen den Menschen gehört, die gar keine professionellen Leser seien. Juristen sitzen in irgendeiner Kanzlei und unterhalten sich über das Buch. Das finde ich großartig. Und die Diskussionen, die in dem Buch jetzt stattfinden, über diese ganze Frage, wie man sich einen Reim auf die Welt macht. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt noch daran erinnern, eben einen Ausschnitt gehört, in der praktisch der Blick in den Himmel, könnte man sagen, nämlich in die Frage, wie sind eigentlich die Aufgaben unter den Engeln verteilt. Und das war ja eigentlich eine Art beamtenhafte Erzählung über die Aufgabenverteilung im Himmel. Und es gibt ja auch die Theorie, dass die Engel die Beamten des Himmels sind und insofern auch bestimmte Hierarchien und abgeteilte Aufgabenbereiche haben. So war das in der Erzählung. Die diente aber eigentlich dazu, von der Wirklichkeit abzulenken. Und die Figuren in Ihrem Buch, die jetzt sich Geschichten erzählen, die Theorien anhängen, die Glaubensrichtung anhängen, die haben tatsächlich alle die Tendenz, Sie haben das eben beschrieben, auf Antworten zuzusteuern. Und die Verengung, ich weiß nicht, ob Sie das gewollt haben, aber wenn man das so nach und nach liest und immer weiter in die Welt reinkommt, dann irgendwann auf Seite 600, 700, der Mann verliert seine Frau, der Mann verliert sein Kind. Er muss den Verdacht haben, dass der Tod seiner Frau auch wieder ein Mord ist, wie der anfängliche Mord. Er glaubt sogar zu wissen, wer diesen Mord beauftragt hat. Und das ist jemand, der eigentlich denselben Bildungshintergrund hat wie er. Da kann man doch auf den Gedanken kommen, Bildung schützt vor gar nichts. Also Wissen, Aufklärung, Astronomie, Mathematik, all das kann ja dieser ehemalige Freund, der dann abwandert in eine gewissermaßen Welt der Todesschwadronen, sage ich jetzt mal, das kann er ja alles raus. Wie kommt das, diese Ambivalenz? Wäre er ungebildet gewesen, hätte er nicht so erfolgreich Menschen manipulieren können. Bildung schützt wirklich vor nichts. Der hat eine Theorie, wie man Menschen lenken kann. Mhm. Und das ist die Theorie der Angst. Angst. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Also warum ist Angst der Schlüssel zur Seele der Welt? Weil Angst unser grundlegendes, tiefst liegendes Gefühl ist. Unser Leben, wie nennt man das, spielt sich mitten in einem Paradoxon an. Einerseits haben wir eine metaphysische Angst vor dem anderen. Denn der Mensch ist vermutlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war, als ich ein Fisch war. Aber seit ich ein Mensch bin, bilde ich mir ein, dass wir Menschen uns von anderen Tieren dadurch unterscheiden, dass unsere wesentliche Angst keine unmittelbar gegebenen, sichtbaren Grund hat. Tiere fürchten sich vor etwas Offensichtlichem, Sichtbarem. Wir Menschen sind Wesen der metaphysischen Angst. Eine Frau. Seit ich lebe, empfinde ich eine tiefe Angst vor der Frau. Frau ist das offensichtlich andere von mir, einem Mann. Gleichzeitig empfinden wir eine Sehnsucht nach diesem anderen. So ist es mit der anderen Welt, so ist es mit anderen Kulturen. Wir haben eine tiefe Angst und gleichzeitig Sehnsucht nach dieser anderen. Und ich behaupte, dass alle Staaten, alle Religionen, alle Kulturen, die Quellen unserer Kultur, aller Kulturen sind einerseits Angst und andererseits Traum vom Paradies, von einer besseren Welt, die möglicherweise wir einmal erreichen können.